Ich auch. Und beginne gleich mit dem Text. Ich eine Haltung zum Untergang des sowjetischen und osteuropäischen Realsozialismus zu erarbeiten, als Ausgangspunkt die Überlegung zur Gestaltung von Projekten für den Übergang zum Sozialismus im 21. Jahrhundert wird eigentlich vielfach vermieden. Die Versuchung ist groß, auf der Suche nach dem perfekten Sozialismus, sich die Aussagen von Marx und Engels über die nachkapitalistische Gesellschaftsordnung und die seinerzeit in Experimenten, also zu Lebzeiten Pariser Kommune, danach zu durchforsten, was, beginnend dann mit Stalin, bei der Verwirklichung der Sozialismusideen im 20. Jahrhundert falsch gemacht wurde und das Ergebnis zum Ausgangspunkt neuer Sozialismusvorstellungen zu machen, etwa in dem Sinne, das Gegenteil von dem, was damals gemacht worden war, wäre richtig gewesen, zum Beispiel die Dominanz des Genossenschaftlichen gegenüber dem Vorherrschen des Staatseigentums, Dezentralisierung gegenüber Zentralismus, Mehrparteiensystem gegenüber Diktatur des Proletariats in Gestalt der Herrschaft einer Partei oder gar einer Person, am besten Sozialismus von unten statt des gescheiterten Sozialismus von oben. Das ist sicher ein Weg, um zu neuen Erkenntnissen über die zukünftige sozialistische Gesellschaft zu kommen. Ein anderer, wie mir scheint, realistischere besteht darin, die vom Ergebnis her bitteren Erfahrungen des Realsozialismus, seine Errungenschaften und seine Fehler nicht einfach links liegen zu lassen, sondern 7 bzw. 4 Jahrzehnte sowjetisch-osteuropäischen Realsozialismus als Erfahrungsschatz zu betrachten, um zu analysieren, wie diese sozialistisch organisierten Gesellschaften funktioniert haben. Die dabei zu gewinnen gewünschten Antworten auf die Frage nach Wesenszügen einer zukünftigen sozialistisch orientierten Gesellschaft setzt meines Erachtens die Beantwortung einer anderen Frage voraus. Woran ist das von der Sowjetunion getragene, halb Europa umfassende sozialistische Experiment des 20. Jahrhunderts dann letztlich gescheitert? Zeit und Kraft in die Beantwortung dieser Frage zu investieren, lohnt sich meiner Meinung nach. Es darf nicht vergessen werden, der Staatssozialismus verstand sich nicht nur als siegeszuversichtliche Herausforderung des Kapitalismus, er wurde als konkurrierende Gesellschaftsordnung von Seiten realistisch denkender, besorgter Politiker, Soziologen und Ökonomen in den Ländern des Kapitals für mindestens anderthalb Jahrzehnte, von Mitte der 50er bis Anfang der 70er Jahre, als Konkurrent sehr ernst genommen. Man sollte diese Form des Realsozialismus, zentralistisch, administrativ und bürokratisch, wie sie nun einmal war, unbedingt kritisch betrachten, aber keinesfalls so tun, als wäre aus seiner Existenz keine Lehren für die Zukunft zu ziehen. Die bei aller kritischer Sicht aufgeschlossene Betrachtung des Realsozialismus sollte man allerdings nicht auf den zentralistisch-administrativ geplanten, bürokratisch gelenkten Staatssozialismus, wie er sich Ende der 20er Jahre in der USR und Ende der 40er Jahre in Osteuropa herausbildete, auf Lenkungstyp 1, wie ich ihn nennen möchte, beschränken. Es ist darauf zu verweisen, dass nur eine geringe Zahl realsozialistischer Staaten diesen einmal eingeschlagenen Kurs der Lenkung von Wirtschaft und Gesellschaft unentwegt beibehalten hat. Es handelt sich lediglich um Albanien, Rumänien, die Mongolei und Nordkorea. Die Mehrzahl der realsozialistischen Staaten hat seit Mitte der 60er Jahre versucht, die Lebensfähigkeit und Schlagkraft der realen sozialistischen Systeme durch Reformen, den veränderten wirtschaftlichen Begebenheiten, dem wissenschaftlich-technischen Niveau des allen Vorhersagen zum Trotz wirtschaftlich wieder erstarkenden kapitalistischen Gegners anzupassen. Diese neuen ökonomischen Systeme bzw. neuen ökonomischen Mechanismen, als diese ja bezeichnet wurden, der Begriff Wirtschaftsreform, ökonomische Reformer, für diese Umstellung wurde erstmals 1966 in der Sowjetunion benutzt, liefert eindrucksvolle Beispiele dafür, dass Lenkung über den Plan kombiniert mit Regulierung über den Markt funktionieren konnten, und zwar im Befehl überwiegend auf und überlegen war, auch den moralischen Anreiz zu belohnen, realsozialistischen Lenkungssystem von Typ 1. Derartige Reformen gab es in der Sowjetunion in der zweiten Hälfte der 60er Jahre und in der ersten der 70er Jahre, die sogenannten Kosyginschen Reformen. Es gab sie auch in der Mehrzahl der osteuropäischen Staaten, besonders ausgeprägt in Ungarn. Die zeitweilige Unterbrechung reichte die ungarische Reformökonomie bis in die zweite Hälfte der 80er Jahre und in der DDR, exakt von 1963 bis 1971. Diese sozialistischen Reformwirtschaften werden im Folgenden von mir als Lenkungstyp 2 bezeichnet. Ein dritter Typ umfasst eine Reihe von Staaten, China, Vietnam, seit einigen Jahren auch Kuba, die zumindest was die Kontinuität der Herrschaftsformen, einen wesentlichen Teil der Eigentumsstrukturen und der Lenkungsmethoden betrifft, realsozialistisch organisiert sind und deren Wirtschaft bis heute funktioniert, in China und Vietnam sogar rasch voranschreitet. Dieser Typ 3 zeichnet sich durch plurale Eigentumsformen, staatliche, genossenschaftliche, private, privat in- und ausländische, sowie kombinierte Eigentumsformen, China-Aktiengesellschaften. Ebenso durch das Nebeneinander, das ist natürlich ein Miteinander von zentraler und dezentraler Leitung aus. In Osteuropa wurden die in den 60er Jahren begonnenen Wirtschaftsreformen schließlich vor allem aus politischen Gründen, aber auch wegen der nicht erwarteten Mühen ihrer Einführung und der angesichts hoher Erwartungen doch bescheiden bleibenden Ergebnisse zurückgenommen. Eine gewisse Ausnahme machte Ungarn, dessen neuer ökonomischer Mechanismus bis Ende der 80er Jahre, ich erwähnte es schon, in Funktion blieb. Die der Reformära Anfang der 70er Jahre folgende Wiedereinführung des den veränderten technischen Anforderungen und Bedürfnisentwicklungen nicht mehr entsprechenden zentralistisch-administrativen Lenkungssystems führte in den osteuropäischen Ländern generell zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und der Wohlstandsentwicklung, die nicht nur in der USA als Stagnationsperiode erfahren wurde. Versäumte Wirtschaftsreformen nachzuholen, war der Auftrag, den Gorbatschow bei seiner Wahl zum Generalsekretär der KPDSU 1985 erhielt. Er versprach die Beschleunigung des wirtschaftlichen Wachstums, des Gorenien, durch einen raschen Umbau der Wirtschaftslenkung, Perestroika, und kombinierte die wirtschaftliche Umgestaltung mit politischen Reformen Glasnost, schon um die Reformgegner im Parteiapparat und dann mit Hilfe der Medien matt zu setzen. Doch die KPDSU-Führung verlor die politische Kontrolle über die ökonomischen Vorgänge. Gorbatschows allzu rasches Reformtempo, begleitet von blumigen Versprechungen über rasch erreichbare Erfolge, führt angesichts des im Gefolge der Umstellung in der Wirtschaftslenkung nachlassenden Wirtschaftswachstums zu ökonomischer Verunsicherung, sozialem Auseinanderdriften, zu mangelhafter Koordinierung einzelner Reformmaßnahmen und schließlich zum Verlust der politischen Stabilität. Was die Gegner der Reformen innerhalb der Parteiführung der osteuropäischen Länder während der Umgestaltung des Planungs- und Leitungssystems während der 60er Jahre stets als die Gefahr an die Wand gemalt hatten und womit sie intern die Reformgegner mobilisiert hatten, dass die Wirtschaftsreformen zum Verlust der Steuerungsfähigkeit über Wirtschaft und Gesellschaft und damit zur Zerstörung des Sozialismus führen würden, trat Anfang der 90er Jahre in der Sowjetunion und Osteuropa tatsächlich ein. In der Regel kam es mit der Demontage der zur Diktatur des Proletariats gehörenden politischen Strukturen in rasch aufeinander folgenden Schritten zum Übergang zu auf dem Mehrparteiensystem basierenden Regierungsformen nach westeuropäischem Muster. In Wahlen entschied sich eine durch das Zurückbleiben im Lebensstandard gegenüber den westeuropäischen Ländern, ihres Vertrauens an die sozialistischen Zukunftsversprechungen, verlustig gegangene Bevölkerungsmehrheit für antikommunistische Parteien und wählte die sozialistische Gesellschaftsordnung regelrecht ab, besonders eindeutig in Ungarn und in der DDR. Jugoslawien, dessen zentrale Wirtschaftsführung in einem längeren Prozess seit Anfang der 50er Jahre in mehreren Schritten zugunsten der teilrepublikanischen Betriebe abgebaut worden war, wurde im Verlauf der 80er Jahre unter dem Druck der Schuldenkrise von Belgrad aus nicht mehr lenkbar, zerfielen Teile, die sie in einem Bürgerkrieg blutig bekämpften, und landete ökonomisch dort, wo die osteuropäischen Staaten kurz zuvor bereits angekommen waren, im Neoliberalismus. Politische Stabilität hielt die Führung der KP Chinas für eine unverzichtbare Bedingung zur Sicherung des geplanten Ablaufs ihrer Wirtschaftsreform unter Deng. Auseinandersetzungen innerhalb der Parteiführung über Tempo, Ausrichtung und Ziel der Reform wurden, anders als in der Sowjetunion, während der Perestroika ganz überwiegend nicht öffentlich ausgetragen. Als Deng Xiaoping 1979 die Reform verkündete, lautete einer ihrer vier Hauptprinzipien: an der Führung durch die Kommunistische Partei festhalten. Sonst würde, zitiere, mit Sicherheit landesweit Chaos ausbrechen und China auseinanderfallen. Ende Zitat. 10 Jahre später soll die Sowjetunion unter Gorbatschow genau dieses Schicksal treffen. Die ökonomische Effektivität des unter Deng eingeführten und unter seinen Nachfolgern kontinuierlich weiterentwickelten Wirtschaftslenkungssystems der Grundlage der Steuerung über Plan und Markt und bei pluralem Eigentum ist beachtlich. Jahrelang gab es in der chinesischen Wirtschaft zweistellige Wachstumsraten, wie wir es messen, Bruttosozialprodukt. Diese Zuwachsraten unterscheiden sich in der gegenwärtigen Wirtschaft- und Finanzkrise fast so deutlich von denen der großen neoliberal geführten kapitalistischen Volkswirtschaften wie seinerzeit in der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1933, die der Sowjetunion, von der Deutschlands und der USA, den kapitalistischen Hauptmächten damals. China war 2002 sechstgrößte und 2012 zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Ein Einholen über einen längeren Zeitraum scheint möglich, gemessen allerdings am Sozialprodukt pro Kopf, bezogen auf die Arbeitsproduktivität, also übliche Messlatte, steht die Volksrepublik China erst an 90. Stelle in der Welt. Ungeachtet dessen, überholen ist nicht auszuschließen. Bereits 2009 schrieben die US-amerikanischen Zukunftsforscher John und Doris Nesbitt: heute haben 60% von Chinas Technologien wie Atomenergie, Weltraumtechnologie, Hochenergietechnologie und Robotik zum Stand des Westens aufgeschlossen bzw. sind kurz davor, dies zu tun. Gegenwärtig ist China punktuell bereits Weltmarktführer, zum Beispiel in der Solartechnik. Im sozialen Bereich hat sich in China gegenüber der Mao-Periode, in der gleichmacherische Tendenzen, die insbesondere während der Jahre der Kulturrevolution ausgeprägt waren, eine Polarisierung vollzogen. Es darf aber nicht vergessen werden, dass in keinem Land der Welt die Bekämpfung der Armut laut UNO-Berichten im letzten Vierteljahrhundert solche Fortschritte gemacht hat wie in China. Der Anteil der extrem Armen sank nach UNO-Zahlen von 60% 1990 auf 16% 2005 und 12% 2010. Die sozialen Sicherungssysteme sind kontinuierlich auf- und ausgebaut worden. Dabei ist China, das vergessen wir meist, Referenzland für die soziale Entwicklung Indiens. 2012 lebten in Indien 33% der Bevölkerung in absoluter Armut. In China waren es 11,4%. Chinas Beispiel begann auszustrahlen. Einen ähnlichen Weg wie China hat 1986 im Bereich der Wirtschaftslenkung Vietnam mit den Doi Moi-Reformen, Doi Moi bedeutet Erneuerung, eingeschlagen. Nach der Erlangung der Unabhängigkeit war die KP Vietnam zunächst bestrebt gewesen, die Methoden der zentralistisch-administrativen Wirtschaftsführung, den Wiederaufbau nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg rasch voranzutreiben. Die mithilfe dieses Lenkungssystems durchgeführten 5-Jahr-Pläne 1976-80 und 1981-85 scheiterten, woraufhin innerhalb der KP-Führung die Entscheidung fiel, zu einem System der Lenkung mittels Plan und Markt auf der Basis staatlichen wie privaten Eigentums an den Produktionsmitteln, typisch für das, was ich als Typ 3 bezeichne, überzugehen und Steuerung über den Markt zuzulassen, ohne die über den Plan aufzugeben. Diesen Weg beschreitet das Land, dessen Wirtschaft im ersten Vierteljahrhundert der im genannten Doi-Moi-Reform jährlich stabil um 7,2% wuchs, gemessen auch an der ökonomischen Effektivität, also seitdem erfolgreich. Die soziale Polarisation hat in Vietnam, wie in anderen Ländern des Typs 3, auffällig zugenommen. Allerdings bewirken Gegensteuerungsmaßnahmen der Regierung auch, dass der Anteil der in Armut Lebenden in Vietnam seit den 90er Jahren kräftig gesunken ist, zwischen 1993 und 2008 in Vietnam wohl gesagt von 58% auf 13%. Weitaus mehr und unmittelbarer betroffen als China oder Vietnam war Kuba vom Ende des sowjetischen und osteuropäischen Realsozialismus Anfang der 90er Jahre. Die kommunistische Führung des Karibikstaates hatte daraufhin in einer fast zwei Jahrzehnte andauernden sogenannten Sonderperiode in Friedenszeiten, vorwiegend mit Mitteln des ökonomischen Dirigismus im Innern, mithilfe radikaler Veränderungen der Länderstruktur der Außenwirtschaft, den unter Wirtschaftsminister Che Guevara in den 60er Jahren geschaffenen, auf Zentralismus und moralischer Interessiertheit beruhenden Lenkungstyp, also eins nach meiner Sache, Bezeichnung, ungeachtet mehrfacher Korrekturen prinzipiell aufrechterhalten. In den Jahren der Sonderperiode gelang es zwar, Kuba ökonomisch zu stabilisieren, es blieben aber gravierende ökonomische Probleme und ein unbefriedigender Wiederanstieg des Lebensstandards. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts begann die kubanische Führung, sich mehr und mehr für das chinesische Modell Typ 3 zu interessieren. Sowohl Fidel Castro als auch Raúl Castro äußerten sich dazu positiv. Bereits im Februar 2004 bezeichnete die KPK-Zeitung Granma die Erfahrung Chinas als, zitiere, mögliche Alternative. Als Raúl Castro 2006 Präsident des kubanischen Staatsrates wurde, hat der frühere Verteidigungsminister die Produktion von Lebensmitteln zu einer Angelegenheit der nationalen Sicherheit gemacht. Es dauerte jedoch noch bis 2011, ehe radikale Schritte eingeleitet wurden, sich vom bisher dominierenden Leitungs- und Planungssystem zu trennen und mit der Aktualisierung des ökonomischen Modells, wie es hieß, auch als Perfektionierung des Sozialismus bezeichnet, zu beginnen. Unter diesen Slogans ist es seitdem auch für Einheimische gestattet, Privatunternehmen zu gründen, wird materielle Interessiertheit, wird den Markterfordernissen angepasste Lenkungsmethoden eine größere Chance gegeben, die Wirtschaftsentwicklung zu bestimmen und in der Hoffnung, dass ökonomisches Wachstum, insbesondere in der Landwirtschaft, vorangebracht werden kann und dass der Lebensstandard so weit gesteigert werden kann, dass die zurzeit beobachtende Abkehr vom kubanischen Sozialismus in Gestalt von 30.000 jährlich abwandernden, überwiegend jugendlichen Staatsbürgern sich in Zukunft deutlich reduziert. Am Sozialismus hält die politische Elite Kubas, wie die Chinas und Vietnams, fest. Die Raúlschen Reformen sind dem Lenkungstyp 3 zuzuordnen, in denen die kubanische Führung nunmehr Markt, Privateigentum und Konkurrenz im Interesse der Sicherung des sozialistischen Endziels über einen längeren Zeitraum wesentliche Zugeständnisse zu machen bereit ist. Ich komme zu einigen Schlussfolgerungen. Welche Erkenntnisse können wir aus dem hier skizzierten, ich habe etwas gekürzt, damit ich auf 30 Minuten komme, historischen Ablauf gezogen werden, unter den stillschweigenden Voraussetzungen, dass es weiterhin noch ein konkurrierendes gesellschaftliches System gibt? Welche Fehler sollten in Zukunft vermieden werden? Erstens, einmal gefundene oder von einem anderen Land, das ist in der Mehrzahl der Fälle gewesen, in dem sie sich bewährt hatten, übernommene ökonomische und soziale Lenkungsformen des Sozialismus sollten stets auf ihre Aktualität überprüft und gegebenenfalls einer Revision unterzogen werden. Das ist nur bei einer öffentlichen Diskussion des jeweiligen Wirtschaftsmechanismus bzw. Sozialsystems möglich. Zweitens, gerade bei einer Reform des Wirtschaftssystems sollte das politische System, nicht unbedingt identisch mit den jeweiligen politischen Führern, stabil bleiben. Das ist umso wichtiger, als dieses System aushalten muss, dass Erreichtes, aber nicht mehr Genügendes, öffentlich in Frage gestellt wird, dass Reformbefürworter und Reformgegner ihre Interessengegensätze als Macht- und Richtungskämpfe austragen werden. Drittens, auch und gerade in Zeiten intensiver Veränderungen im Wirtschaftsmechanismus und Zeiten des öffentlichen Meinungsstreits muss der Lebensstandard für die Masse der Bevölkerung gewahrt bleiben und der Bevölkerung begründete Zuversicht erzeugt werden bzw. erhalten bleiben, dass die Reform zu einer weiteren Verbesserung ihres Lebensstandards führen muss. Wie könnte meiner Meinung nach bei Einhaltung dieser eben genannten Verfahrensgrundsätze langfristig funktionsfähiger Sozialismus aussehen? Er müsste meines Erachtens eine Mischung aus zentraler und dezentraler, in Zeiten von Veränderung einschlagen, neue Entwicklungswege bzw. Zurücknahme von nicht wie beabsichtigt funktionierenden oder sich überlebt haben, steuerbar bleiben. Die KP-Führungen müssten auch kurzfristig handlungsfähig sein. Dieser Sozialismus müsste die materiellen Interessen stets berücksichtigen, denn Vertrauen in die Führung sowie Festhalten an Zukunftsvisionen lässt sich für die Bevölkerungsmehrheit nicht bei einer relativ oder sogar absolut verschlechternden Lebenslage erreichen. Das hat die Geschichte deutlich gezeigt. Dieser Sozialismus darf einzelne Ziele nicht zum Dogma heben, zum Beispiel Gleichheit nicht bis zur Gleichmacherei führen, das Stützen auf moralische Anreize nicht für unvereinbar mit der Beibehaltung bzw. Entwicklung materieller erklären. Zentralismus darf nicht zur Erstarrung der Strukturen, Dezentralismus nicht zur Aufgabe zentraler Steuerung führen. Viertens, Befürworter und Verwirklicher des Sozialismus müssen nicht nur einen ständigen Blick auf den Klassenfeind haben und reagieren, sondern auch auf die sich verändernden Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich der sozialistische Aufbau vollzieht. Die haben sich wesentlich geändert im Übergang vom extensiven zu intensiven Wachstum. Es gibt andere Bezeichnungen dafür, Fordismus, Postfordismus und so weiter, Ende der 60er, Anfang, Mitte der 70er Jahre. Das ist zum Teil absolut ignoriert worden. Befürworter und Verwirklicher des Sozialismus müssen nicht nur ein Urteil der Geschichte dürfte meines Erachtens bereits feststehen. Die zukünftige Übergangsgesellschaft zum Sozialismus oder wie man sie auch bezeichnen will, kann nicht zentralistisch, administrativ, bürokratisch und gleichmacherisch sein, wie der realsozialistische, bei mir als Typ 1 bezeichnete Typ. Er hat sich zugegeben, erst unter Bedingungen intensiven Wachstums und zunehmender Globalisierung, die wohl aber andauern werden, im ökonomischen Wettbewerb als dem kapitalistischen Wirtschaftssystem unterlegen erwiesen, was letztlich auch seine Errungenschaften auf sozialem Gebiet untergrub. Darf man nicht vergessen. Die DDR hat an bestimmten Punkten nicht mehr die ökonomische Möglichkeit, die medizinischen Apparate, die in den 80er Jahren aufkamen und also Leben erhalten, zu bauen. Ja, mit dem Ergebnis, dass von da ab erst die Sterblichkeitsraten im Vergleich zur Bundesrepublik wieder zugenommen haben. Aus ökonomischen Gründen. Vorher hatte sie den Sozialismus voll ausgefahren im Sinne der Prävention. Im sozialistischen Gesundheitssystem ist ja keiner da, es gab Privatärzte noch, aber die waren in der Minderheit, es gab die Polikliniken und so weiter, dran zu verdienen an den Kranken. Nicht? Also es war, die Prävention war eine ganz große Waffe. Sie hat bis in die 70er Jahre gereicht, dass die Lebenserwartung in der DDR gleich, ich glaube bei den Frauen noch ein bisschen höher war. Das ist dann dem Moment, wo die ökonomischen Fähigkeiten der DDR, ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten angehen, da spielt dieser berühmte Erdölexport eine große Rolle, also der Zwang, alle Investitionen in Zweige, die noch im Westexport brauchbar sind, zu legen, spielt da eine Rolle, dann kommt es also auch auf diesem Gebiet, auch auf den sozialen Gebieten zum Nachlassen und damit auch zu Vertrauensverlust. Der Realsozialismus vom Typ 2, von dem man sagte 60er Jahre und so weiter, konnte sich in fast allen Ländern, das ist der sechste Punkt, nur wenige Jahre in der Praxis bewähren. Insofern muss die Frage, ob mit ihnen einem Einholen oder Überholen der realkapitalistischen Länder möglich ist, nochmals gestellt werden. Auf jeden Fall lohnt es sich, den Funktionsmechanismus dieses ökonomischen Lenkungstyps und die Struktur seines Sozialsystems für die Zukunft auszuwerten. Er ist ja von beiden Seiten verdacht worden, vom Westen wie von Osten, Honecker über Ulrich, das hat man ja schon gesagt. Siebtens, nach einem Vierteljahrhundert Dolmoi und fast einem halben Jahrhundert Sozialismus chinesischer Prägung, wie es heißt, hat die Wahrscheinlichkeit deutlich zugenommen, dass diese Art Realsozialismus, von mir als Lenkungstyp 3 charakterisiert, ob wir sie nun für optimal oder minimal halten, für längere Zeit Bestand haben wird und dann ihn bei den Planungen für eine zukünftige Übergangsgesellschaft zum Sozialismus angeknüpft werden muss. Die zu verzeichnende in diesen Ländern soziale Polarisierung hat sich als bisher als steuerbar erwiesen. Der Lenkungstyp 3 hat in zwei gewichtigen Fällen nicht nur bewiesen, dass er funktionstüchtig ist, er war und ist in der Lage, ein rasches wirtschaftliches Wachstum über längere Zeit zu garantieren und ein Tempo der Arbeitsproduktivitätssteigerung vorzulegen, das ein wirtschaftliches Einholen, vielleicht sogar ein Überholen der kapitalistischen Länder denkbar werden lässt. Das ist, wie die Geschichte des Realsozialismus zeigt, in der Auseinandersetzung zwischen Kapitalismus und Sozialismus aber das Entscheidende, die wirtschaftliche Fähigkeit. Dankeschön.